Also ich war mal hier bei uns in der Nähe bei Cats Musical. Kann ich euch jetzt schon mal sagen, wenn wir bei dem Thema sind, es ist ein furchtbares Musical. Die haben sich die Seele aus dem Leib gesungen. Also es war wahrscheinlich wirklich eine gute Inszenierung. Genauso schön wie der Christian jetzt gesungen hat. Supernatural is something that isn't supposed to act, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door and find what lies beyond it. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Dr. Nimons von Genre Film Podcast eures Vertrauens, wo sich Luna und Onibaba gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir wie immer live zugeschaltet ist der Philipp. Guten Tag. Servus, Philipp. Wir beschreiten den zweiten Film unseres, wir haben mal gesagt, Metamorphobes. Und wir reden heute nochmal über den Film mit Katzenfrauen. Und wieder schwarz-weiß. Wieder schwarz-weiß und sehr atmosphärisch wieder. Und wieder heißt der Film Schwarze Katze. Bloß diesmal, naja, das letzte Mal hieß er Cat People. Heißt er Schwarze Katze, halt auf Japanisch. Kuroneko, auch bekannt unter dem Titel Yabu no Naka no Kuroneko, also Schwarze Katze im Bambushain. Habe ich auf jeden Fall richtig ausgesprochen. Ne? der Film ist von 1968 und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht so, der Film ist schwarz-weiß, weißt du, das sind die späten 60er und das ist immer noch so ein Schwarz-Weiß-Film, aber macht nichts, weil das Schwarz-Weiß sieht sehr klasse aus. Steht dem Film sehr gut, es sind gestochen scharfe Bilder. Sehr stimmig. Das Schwarz-Weiß schadet da überhaupt nicht. Nee, aber dadurch wirkt halt der Film irgendwie ein Stück älter, als er eigentlich ist, zumindest finde ich so, weil, ich meine, wir haben Kaiju-Filme von Toho waren ja schon ab 56 in Farbe. Und da hast du da diesen Film, der dann über 10 Jahre später rauskommt und der ist immer nur in Schwarz-Weiß. Aber hey, mehr Schwarz-Weiß bin ich Fan von. Bevor wir aber weiter drüber reden, wie gut der Film in Schwarz-Weiß aussieht, könnte irgendjemand hier endlich mal die Handlung zusammenfassen? Weißt du da wen? Im vom Krieg zerrütteten Japan werden zwei Frauen... Also du fängst einfach an, okay. Du hast ja gesagt endlich. Also, ja, okay. Ich halte die Schnauze. Im vom Krieg zerrütteten Japan werden zwei Frauen von umherziehenden Samurai überfallen, vergewaltigt und mitsamt ihren Heim verbrannt. In den folgenden Monaten werden immer wieder Samurai tot im Wald aufgefunden. Die Männer fielen jedoch nicht etwa Räubern zum Opfer. Tatsächlich lockte sie eine junge, attraktive Frau in eine abgelegene Residenz im Bambushain. Mit Hilfe der Hausherrin füllte sie die Männer ab und verführte diese, kurz bevor sie sich in raubkatzenartige Yokai verwandeln und den Samurai die Kehle rausreißen. Warlord Minamoto Raito setzt seinen Shooting-Star-Samurai auf den Fall an. Gintoki, der widerwillig in den Krieg gezogen wurde, hat durch Glück auf dem Schlachtfeld die Gunst des Feldherrn erlangt. Schon kurze Zeit später wird auch er von der jungen Dame gelockt. Doch Gintoki erkennt die Frauen, denn die beiden sehen exakt aus wie seine Frau Shige und Mutter Yone. Aus gutem Grund, sie sind die rachsüchtigen Geister seiner Frau und seiner Mutter. Ein Dilemma für Samurai und Yokai dergleichen. Die beiden Frauen, die ihre Identität nicht preisgeben dürfen, haben geschworen, ihr Leben zu verlängern, indem sie das Blut von Samurai trinken. Allen Samurai. Gintoki, nun ein Samurai, ist verpflichtet, die Yokai zu beseitigen, will aber die Illusion seiner Familie aufrechterhalten. Beide handeln gegen ihre Bestimmung. So verbringt Gintoki 7 lustvolle Nächte mit Shige. Doch dann verschwindet sie. Yone erklärt ihrem Sohn, dass Shige wissentlich ihren Schwur gebrochen hat und final zur Hölle gefahren ist. Er ist von Schuld und Trauer gebrochen, doch Fürst Raito stellt ihm ein Ultimatum. Entweder er fängt den Yokai oder er stirbt. Nach einem emotionalen Wiedertreffen sieht er die wahre katzenartige Gestalt seiner Mutter in einer Reflexion und trennt ihren Arm ab. Um sich vor etwaigen Nachwirkungen seines Kontakts mit den Geistern zu schützen, zieht er sich für ein 7-tägiges Reinigungsritual zurück. Doch er wird überlistet und die immer noch rachedurstige Mamakatze holt ihren Arm zurück. Ein emotionaler Gintoki verfolgt sie und sucht das Geisterhaus im Bambushain auf. Als er dort zusammenbricht, liegt er in den Ruinen seines eigenen niedergebrannten Heimes und wird von Schnee bedeckt. Da hätte sich lieber eine Tetanusspritze wie das Reinigungsritual geholt. Ja, aber er ist ja nicht groß verletzt worden, also dann hätte die auch nicht geholfen. Ja, aber dann hätte er kein Reinigungsritual machen, weil dann wäre er vielleicht nicht überlistet worden. Ja. Vielleicht hätte sie sich dann als Arzthelferin verkleidet, oder? Es ist auf jeden Fall schon eine vertane Chance, dass er nicht einmal gesagt hat, lieber Arm dran als Arm ab. Können wir das Bett rausschneiden? Nein! Oh, ist der schlecht. Ja, auf die Lippe beißen, wenn wir in der Handlungszusammenfassung. Okay, Kuroneko, und wir bleiben beim japanischen Titel, weil Black Cat gibt es ein paar andere Filme oder Schwarze Katze und das ist dann bloß verirrend. Kuroneko ist ein Film vom japanischen Regisseur Kaneto Shindo. Der hat viele Dramen und dergleichen gemacht. The Naked Island, Children of Hiroshima und Tree Without Leaves. Seine wohl bekanntesten Filme sind aber die beiden Horrorfilme, die er im Repertoire hatte. Und das waren der in der Intro genannte Onibaba und Kuroneko. Und ich werde im Laufe der Review einige Male Onibaba ansprechen müssen, weil beide Filme sind sehr kurz hintereinander gedreht worden, haben sehr viele ähnliche Elemente, aber auch starke Kontraste zueinander. Alleine sei schon mal gesagt, beide Filme drehen sich hauptsächlich um zwei Frauen. Bei beiden Filmen ist es quasi die Mama von den Krieger, der weggezogen ist, und deren Schwiegertochter, die einsam irgendwo wohnen und spielen beide in so einem kriegszerrütteten Japan, und deren Interaktionen mit den Samurai und dergleichen. Und in beiden Onibaba, der hat im Deutschen den Untertitel Die Töterinnen, weil eben die beiden armen Frauen in so einem Meer aus hohem Gras leben und dort durchziehen die Samurai aus dem Hinterhalt überfallen, töten und dann in ihre Rüstung verkaufen. Und in Kuroneko hast du ja auch die beiden Frauen, die Samurai töten. Das geht so ein bisschen Hand in Hand. Und ich glaube fast, dass Onibaba der vermutlich noch bekanntere Film von beiden ist. Oder der beliebtere. Ich kann aber schon mal so viel vorweg sagen, ich glaube, dass mir Kuroneko besser als Onibaba gefällt. Aber ob das jetzt heißt, dass er mir gut gefällt oder nicht, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Wollen wir über die Charaktere sprechen? Sehr gerne. Also, wenn wir jetzt schon mal die beiden Mädels öfter angesprochen haben, da haben wir ja einmal die Mama, Entschuldigung, mal wieder jetzt schon an der Stelle für die Aussprachen, das ist dann Yone. Genau. Die wird gespielt von Nobuko Otowa. Und die kann man wohl als die Lieblingsschauspielerin von Shindo bezeichnen, denn die hat zum Beispiel auch die Mutter in Onibaba gespielt und die hat in den ganzen anderen Shindo-Filmen, die ich gerade erwähnt habe, auch mitgespielt. Also die hat in fast allen Filmen von dem Regisseur eine tragende Rolle gehabt. Und hier in den Film, sie nimmt den dämonischeren Part ein. Es ist zwar ihre Schwiegertochter, die dann oft das Töten übernimmt, aber es wirkt so, als würde sie eher so die Fäden ziehen und sie ist ja die, die dann an ihrer Rache trotzdem eher haften bleibt, obwohl sie natürlich auch ein bisschen weich wird. Ist auch ganz cool gespielt, also das hat man ja, kommen wir dann eh noch drauf, recht viele theatralische Elemente, dann auch irgendwie so einen kleinen Ausdruckstanz mittendrin. Ich denke mal, da ist vieles, also es sieht mir ein bisschen auch nach klassischen japanischen Theater, irgendwas, ich weiß nicht, wie das heißt, Kubiki. Kabuki. Das da. Und es gibt auch nur das No-Theater, das dann so viel mit den Tänzen zu tun hat. Und sie ist halt auch ausgebildet in den Theaterkünsten, also da stammt sie. Überraschung. Auch, ja. Bekommt man da auch richtig schön, vor allem bei ihr am stärksten mit, auch in der ganzen Art, wie sie sich bewegt, wie sie allein schon geht. Ist sehr stilistisch und da, genau da, glaube ich, hilft es auch wieder, dass der Film schwarz-weiß ist, da kommt das Ganze cooler rüber noch. Mhm. Mit ihr als Geisterkraft ist die Shige, gespielt von Kiwako Taichi. Deren Filmografie, mit der bin ich nicht ganz so firm, also hat so in weniger Sachen mitgespielt, die ich kenne. Hat auch nicht in Onibaba mitgespielt. Das war eine andere, die da die Schwiegertochter gespielt hat. Aber die spielt gleichzeitig so dieses trügerisch-verführerische, aber auch dieses unschuldig-verführerische, ja, eigentlich den theatralischen Herzteil des Films, weil sie sich ja dann aufgibt oder dann in die Hölle hinabstürzt, wobei man, ich will mir jetzt nicht in irgendwelchen Boomer-Witzen über Schwiegermütter verlieren, aber alle Ewigkeit mit der Schwiegermutter in einer WG wohnen, dann vielleicht trotzdem lieber so die eine romantische Woche mit dem Lover und dann ab in die Hölle. Hat nicht jeder so einen Schwiegertiger, also Schwiegertiger, funny, Katze. Sehr gut. Ja, also anscheinend haben sie sich ja ganz gut verstanden, sonst hätten sie auch nicht ganz so viele Samurai zusammen da weggerichtet. Ja, aber auch wieder etwas so das Überdramatische zum Teil, was heißt überdramatisch, halt so klassisch japanische, da werden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und laut heißt geschluchzt und oh weh, mein Leid. Ja, aber so die eine Szene, wo sie zusammenbricht und weint und dann aufsteht und dann drei Schritte geht und nochmal zusammenbricht und weint und dann nochmal aufsteht und nochmal. Ist aber im Film an sich einfach komplett durchgehend zu stimmig. Ja. Also bei anderen Filmen finde ich es dann nervig oder so. Also ich meine, wir hatten da vor kurzem Pogasaya! wo du dann denkst, ja super, jetzt brichst du da zum siebten Mal zusammen wegen sonst irgendeinem Rotz. Da, also verständlich. Ja, also ja. Auch schön dargestellt, finde ich. Ja, ich glaube, das hat auch viel von dem Theaterartigen. Also es hat, wenn spätestens, wenn immer so diese Samurai in dieses Geisterhaus reingeführt werden, ist es dann auch schon so beleuchtet wie so ein Theater. So eine Theaterbühne sieht das dann schon aus. Und dann hockt der Samurai da und die Yone tanzt dann geisterhaft schwebend im Hintergrund. Und auch wenn die Shige dann unter Tränen zusammenbricht, das ist dann alles komplett dunkel und es ist nur mit Spots auf die Yone und auf die Shige gerichtet. Also es ist halt auch schön inszeniert. Und absolut. Dann funktioniert das eben noch besser, wenn die Emotion nicht nur davon getragen wird, dass zusammengebrochen wird, sondern das eben auch inszenatorisch mit Bild und Ton dargestellt wird. Die Emotionen auch so getragen werden. Und das ist also wirklich wunderschön inszeniert. Also mir hat da vor allem auch in den Szenen die Bildsprache unheimlich gut gefallen. Eben mit diesen Spots, was dann natürlich im Schwarz-Weiß wieder besser zum Kontrast rauskommt. Und da ist ja auch schon allein in der Kleidung, wie die beiden Mädels gekleidet sind, da ist Shige eher heller gekleidet mit kleinen schwarzen Elementen, eher im Inneren. Und die Schwiegermama hat ein schwarzes Überkleid an und hat so nur leichte weiße Kontraste. Genau dadurch, dass da dann auch noch dieses Licht spotmäßig auf die gerichtet wird und da die Emotion so dargestellt wird, also das sieht einfach echt toll aus. Ja, und da das eben auch so eine Geistergeschichte ist, kann es auch schön ein bisschen exzentrischer und ein bisschen surrealer sein. Zumal, wenn es dann eben ins Geisterhaus reingeht, dann sobald die Samurai durch den Hain geführt werden, dann betreten sie ja quasi wie eine andere Welt. Ja. Dann hätten wir noch den Sohnemann / Ehegatten, Gintoki. Gintoki, gespielt von Gott. Gespielt von Gott. Ja, gespielt von Gott. Wie spricht man das aus? Ist das nicht vielleicht dann eher so ein Kishimon Nakamura? Kishimon Nakamura der Zweite. Oh. Und ich glaube, der Name ist deswegen so komisch, weil das eigentlich der Bühnenname ist. Der Bühnenname seines Großvaters kommt auch aus einer Familie von Theater- und eben Kabuki-Theater-Darstellern. Und da ist es auch ein bisschen so Tradition, dass man so die Bühnennamen übernimmt. Das heißt dann mehr oder weniger, dass man jetzt etabliert ist. wenn man den Bühnennamen seines Opas annimmt. Haarpracht des Todes. Wahnsinn. Ja, am Anfang, wie er so ganz wild war, da hast du geschaut, wie, keine Ahnung, so ein bisschen das verwahrloste Kind aus Mad Max 2 als Erwachsener. Mhm. Und dann wieder schön und dann waschen die den und gewaschen und gestriegelt und sieh mal, da steckt ein kleines Mädchen drunter und was für ein schönes, ich meine, Knabe drunter und was für ein stattlicher. Entschuldigung, Alien-Zitat. Ich konnte nicht widerstehen. Nakamura, der Zweite, hat in den 60er Jahren in der Verfilmung der 47 Ronin mitgespielt. Die Geschichte über die 47 Ronin ist ja zigmal verfilmt worden, aber ich glaube, das ist die, die als die beste gilt, wenn mich nicht alles täuscht. Außerdem verkörperte er Onihai, die Hauptfigur der Onihai-Kriminal-Serie. So, das ist so eine Historien-Krimi-Serie. Der Onihai ist quasi so ein japanischer Sherlock Holmes, der so durchs historische Japan zieht und da Kriminalfälle löst. Es ist eine Rolle, die bereits auch sein Vater vor ihm mal gespielt hat. Also auch sehr traditionelle Schauspielerfamilie. Und den Onihai, den hat er, glaube ich, über 9 Mal gespielt. Also in mehreren Filmen und anscheinend dann auch noch in der Fernsehfilmreihe auch noch. Und muss in Japan ziemlich beliebt gewesen sein, der Dude. Ich finde es, wie schon gesagt, die Waschszene, das ist so eine richtige Metamorphose. Das ist eigentlich die größte Metamorphose im Film, wenn wir drüber nachdenken. Das ist eine krassere Verwandlung als seine Mama und seine Frau als Katzenwesen. Vor allem, weil sich daran der Charakter gefühlt auch extrem gewandelt hat. Du hast vorher eigentlich wirklich so den, ja, wie es der Warlord schon sagt, der dumme und arme Bauernsohn, der da irgendwie dümmlich irgendwo hingestolpert ist und sein Feind versinkt im Sumpf und so kann er den irgendwie erschlagen. Und dann kommt er zurück. Wildes Tier, oder hast du gehört? Und dann wird er gewaschen und jetzt ist es ein eloquenter und gebildeter Samurai. Ja, genau. Weil ein, so wird man Samurai. Ein Edler. So wird man Samurai. Töten. Ja, und das im Fingerschnipsen ist man dann gleich edler und der Reito hat ihm, weil die Mareike Amando in die Zauberkugel von der Mini-Playback-Show schickt. Dann ist er als Samurai rausgekommen. Gut, dass er nur der Singer angefangen hat. Oh, geil. Oh, Kinder, die Mini-Playback-Show. Habe ich auch, da bin ich alt genug dafür. Die haben wir tatsächlich auch noch angeguckt. Oh, Kinder. Wir haben einen Reito angesprochen. Minamoto Reito. Ja, tatsächlich eine reale Figur der Geschichte. Also ein echter Samurai, den es gegeben hat. Der wurde damit reingepackt, weil er so als legendärer Krieger gegolten hat. Inwiefern seine Darstellung hier jetzt mit dem, also diese popkulturelle Darstellung mit dem tatsächlichen Samurai zu tun hat und ob diese popkulturelle Darstellung hier im Film den anderen popkulturellen Darstellungen widerspricht, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist er in dem Film verkörpert worden von Kai Sato und er ist ein ziemliches Arschloch. Das kann man kurz und knackig so zusammenfassen, genau. Also der ist so der Meinung, dass Samurai im Prinzip unfehlbar sind, sie sind edle Krieger und dementsprechend sind die, ist der Adel ihnen zu Dank verpflichtet und der Rest kann Dreck fressen. Ja. Aber, was man ihm positiv so gut erhalten muss, ich glaube, er hat den stattlichsten oder einen der stattlichsten Schnurrbärte, den wir bisher in unserer Podcast-Geschichte gesehen haben. Das ist ja mal eine fantastische Rotzbremse gewesen. Ja, die ist ganz schmuck, der Schnauzer. Vor allem ist man das dann vielleicht von einem japanischen Streifen auch nicht so gewohnt, dass da jetzt dann so ein Pornobalken um die Ecke kommt. Ja, also das, weißt du, das hat gleichzeitig wirkt der Schnauzer so irgendwie so sehr, sehr groß und ausfallend und wild, aber irgendwie trotzdem kontrolliert. Ja, kontrolliert. Kontrolliertes das ist, Chaos. Ja. Das hat seine maskuline Aggression in Oberlippenform verpackt. Von dem her sehr, sehr toll, unterstreicht den Charakter sowie die Nase sehr gut, diese Figur. Und ich finde schon gut, dass wir mehr über den Schnauzer als über den Charakter selbst gesprochen haben. Ja, weil viel mehr finde ich, braucht man auch gar nicht sagen. Also der hat so seinen, der ist jetzt so ein bisschen der stereotypischste Charakter. Also er ist so der, ein schlechter Anführer, wie man mitbekommt. Er hat keine Ahnung, was seine Jungs eigentlich so wirklich machen. Er ist halt irgendwie durch seine Grausamkeit in die Rolle reingerutscht. Findet den Kaiser eigentlich doof, würde gerne selber die Macht übernehmen und ist halt ein Arsch. Ja. Ist jetzt Frauen gegenüber, das ist ja auch wirklich im ganzen Film so ein Theme, das ist so ein bisschen Female Empowerment, also die Frauen, die da ihre Rache nehmen. Frauen gegenüber jetzt auch nicht ganz so, ja, sieht es jetzt nicht unbedingt als wertige Mitglieder der Gesellschaft an, die sind halt zum Anschauen und zum Anlangen da, aber ansonsten sollen gesehen und nicht gehört werden. Ja, hat er dann gleich mal so dem Gintoki so gesagt, naja, wenn du die Yuka auf die Seite geschafft hast, dann kannst du hübsche aussuchen, die kriegst du dann. Ja. So eine nette Belohnung, also. Eben, er hat ja auch, also. Ja, wie andere, keine Ahnung, gutes Essen und Schweinsbraten kriegen, kriegt halt er. Ne, ist schön, passt schon. Passt schon, so wird das gemacht. Das ist halt Komode von der Bezahlung, anscheinend. Ja. Kai Sato, der Schauspieler, wollte ich noch ansprechen. Mhm. Der hat ebenfalls in Onibaba eine zentrale Rolle gespielt. Mhm. In Onibaba hast du eigentlich so hauptsächlich drei Hauptfiguren und Kai Sato spielt in Onibaba einen verwilderten Krieger, der dann eben bei diesen beiden Damen mehr oder weniger mit einzieht oder bei denen mithilft, Samurai zu töten. Und dann hast du so die sexuelle Anspannung zwischen ihm und der Schwiegertochter gibt es dann lustvolle, stürmische Erlebnisse mit denen gemeinsam, während sich die Schwiegermutter denkt, ja, wenn die zwei jetzt weitermachen, dann brauchen sie mich gar nicht mehr. Und wenn die mich nicht mehr brauchen, ne, alleine kann ich nicht überleben, ne, ist kacke. Also jage ich der jungen Dame einen hübschen Schrecken ein. Ich habe da mal diesen Samurai umgebracht, der irgendwie so eine Teufelsmaske trug. Der hat zwar geschickt. Die schicken Unimasken. Ja, genau. Und die trägt sie dann und mit der erschreckt sie dann das junge Mädel. Und mehr will ich jetzt halt über Onibaba in der Hinsicht nicht sprechen, weil wir machen kein Review zu den Filmen und da will ich den Film dann jetzt ganz spoilern. Aber während Kuroneko ein Horrorfilm ist, der ja eine richtige Geistergeschichte ist, ist Onibaba mehr so naturalistischer Natur. Also da sind die, da hast du dieses übernatürliche Theme nicht so und der eigentliche Horror, der ist mehr so der, die menschliche Auseinandersetzung. Wobei man natürlich in Kuroneko sagen kann, dass ja auch eigentliche Horror wo die Samurai ausgeht. Kai Sato hat noch in ein paar anderen nennenswerten Filmen mitgespielt. Unter anderem in der Geistergeschichte Kwaidan, auch sehr gefeiert. Steht noch auf meiner Watchlist, habe ich noch nicht gesehen. In den Samurai-Filmen Sword of Doom und Harakiri, beide exzellent. Und er hat ja auch eine Rolle in Return of Godzilla von 1984. Ja. Da tritt der auch mal kurz zumindest auf. So haben wir unsere Akteure des Films, die Monster des Films haben wir ja eigentlich auch schon mit den Charakteren abgearbeitet. Wir könnten aber noch so ein bisschen drüber reden, wie unsere Katzenfrauen, wie die agieren, wie die aussehen, wie sich das gibt, dass sie Katzenfrauen sind. Ich finde es ja so in dem standardmäßigen, was heißt standardmäßig, in ihrer menschlichen Form ganz funny, wie die da aussehen. Da haben sie einfach die Augenbrauen wegrasiert und weiter oben auf die Stirn drauf gemalt. Ja, das ist auch so eine das kommt aus dem Theater. Ich glaube, das hat aber auch was Kulturelles, ähnliches wie irgendwie verheiratete Frauen damals auch irgendwie ihre Zähne schwarz gefärbt haben und so. Hattest du bei der Scheinpriesterin in Daimajin ja auch was Ähnliches. Mhm. Also das habe ich schon öfters so gesehen, aber hier hat es nochmal die Komponente, dass es auch so ein bisschen Theater-Make-up mit dabei hat und auch noch ein bisschen mehr geschminkt ist, um so katzenartige Features in ihre Gesichter zu bringen. Mhm. Je nach Szene ist es dann ein bisschen stärker oder ein bisschen weniger. Teilweise haben sie dann haarige Arme, die zu Katzenpranken werden. Ist aber immer sehr subtil. Also bis jetzt dann zum Ende hin, wo es dann wirklich komplett katzenmäßig wurde, ist das immer nur angedeutet oder nur in ganz kurzen Ausschnitten so zum Andeuten, was da so ein bisschen bei dem surrealen Bild dann auch mal ein bisschen geholfen hat. Da, wenn dann die Katze mal schreit, sind die dann kurz auf einmal verschwunden und dann wieder da. Oder man sieht dann so einen Shot, wo dann so eine halbe Katzenhand dann auf einmal so reinragt. Ist alles immer sehr subtil gemacht, bis eben zum Ende, wo sie dann voll an Pussy-Mode gehen. Ich finde es sehr super, wie die Mom mit ihren eigenen Arm im Mund dann durchs Dach hüpft. Ja. Also, das ist ein sehr cooles Bild. Ist aber auch insgesamt ein schönes Make-up, muss ich sagen. Also, man hat hier, also es ist, denke ich mal, das Nette, dass die sich das wirklich aussuchen konnten. Sie mussten jetzt nicht wirklich dann so eine Transformation voll machen oder so. Das hat einfach den Vorteil des Surrealen dann auch gebracht, dass du da keine Transformationsszene brauchst. Und das Make-up fand ich ganz schick. Also das ist jetzt nicht so overbearing gewesen, dass er dann wirklich einen kompletten Katzenkopf auf hat oder so. Es ist einfach durch starke Schminke auch wieder fast ein bisschen theatermäßig oder so. Also ich war mal hier bei uns in der Nähe bei Cats Musical. Kann ich euch jetzt schon mal sagen, wenn wir bei dem Thema sind, das ist ein furchtbares Musical. Die haben sich die Seele aus dem Leib gesungen. Also es war wahrscheinlich wirklich eine gute Inszenierung. Memories all alone in the moonlight. Genauso schön, wie der Christian jetzt gesungen hat. Also es sah so ein bisschen nach dem Make-up aus, was die da hatten. Mm-hmm. Und nochmal, Cats ist jetzt natürlich wieder meine Meinung, echt scheiße und langweilig. Hätten wir das auch mal. Was ich damit sagen wollte, das auch geklärt, ja. Ich fand das Make-up eigentlich cool. Also waren jetzt nicht so viele überkrassen Szenen, wo man jetzt irgendwie so das so viel sieht, bis aufs Ende dann mal hier zum Finale. Ja, und selbst da war das auch eigentlich relativ dezent. Ja. Also wir haben jetzt kein was wie beim Wolfman oder sowas, genau. Sondern es ist eben eine Katzenfrau. Mehr Frau wie Katze auf jeden Fall. Nee, da waren jetzt keine fetten Prosthetics oder so dran. Nee. War schick. Nee. Also ich glaube, das ist so das Krasseste ja eigentlich trotzdem, der haarige Arm mit den Krallen, also so die Katzenpfote, die sie dann haben. Ohne die man kein Samurai-Blut trinken kann. Die braucht man. Genau, das ist nämlich die Waffe. Ja. Obwohl die Tochter immer gebissen hat. Also, Aber das gehört anscheinend irgendwie zu diesen Gesetzen dazu, weil sie haben ja diesen Pakt geschworen, dass sie das Blut aller Samurai trinken. Und wir haben ein paar Mal Yokai gesagt. Wir haben in unserer Review zu Yokai Monsters, 100 Monsters, schon einiges über Yokai verzählt. Da kann man mal reinhören. Hier haben wir es mit Onyo zu tun. Es wird Onryo ausgesprochen. Onyo, glaube ich. Onryo wird es geschrieben. Onyo, glaube ich, wird es ausgesprochen. Und das ist dann mehr so diese Yokai-Subform der Rachegeister. Hm. Und schon bei den Yokai-Monsters-Filmen haben wir gesagt, dass sehr, sehr viele Yokai in diese Kategorie fallen. Hübsche Frau, die Männer tötet. Auf irgendeine Art und Weise. Und es gibt auch noch die Yokai, das Katzen sind, die menschliche Gestalt annehmen können und dann eben auch Leute töten. Also es ist ein bisschen vermischt alles zu diesen Rache-Damen, die dann auch katzenmäßig rumhüpfen können. In Zeitlupe unter anderem. Geil. Und Flips machen. In einem schönen weißen Gewand, damit es wieder stilistisch cool aussieht. Das wallendes weiße Gewand ist wichtig. Wichtige weiße wallende Gewänder. Sag das dreimal schnell hintereinander. Nee, du. Wie fandest du denn so die Musik? Eigentlich relativ dezent. Mhm. Also du hast hier keinen bombastischen Score. Du hast halt sehr viel Miauen immer wieder dazwischen. Aber es ist sehr stimmig und spooky. Ja, und ich fand's wirklich schön. Also das Wort stimmig, finde ich, passt zu dem Film unheimlich. Ich finde, das Wort unheimlich passt zum Film auch unheimlich. Ist unheimlich stimmig. Beides. Und dadurch unheimlich. Da greifen einfach wirklich viele Zahnräder gut ineinander. Und auch die Musik ist wieder sehr hört sich zu großen Teilen traditionell japanisch an. Du hast, ich glaube, das sind so Taiko-Drums oder was das sind, die da auch nur wieder dezent eben im Hintergrund so stimmungsmäßig da sind, mit so ein bisschen Flötengedudel immer mal wieder. Wiederholt sich auch öfter mal, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, weil es eben dezent ist und nicht einfach in your face jedes Mal der gleiche scheiß andere Track. Und passt sehr gut, hat dann aber auch immer mal wieder so ein bisschen moderne, das so screechy Sounds oder so ein bisschen ominöses, unheimliches. Und finde ich immer wieder schön den Wechsel da. Also da gab es dann zum Finale hin dann auch mal so eine schöne Szene. Da wird mit der Musik so ein bisschen rumgespielt. Da hast du erst so, als dann Gintoki und Shige sich das Lager teilen. Oho. Dann ist das Tier mit den zwei Rückenformen. da spielt der Film auch gerne mal mit so der Erwartung. Also ich habe zwei, dreimal gedacht, so, und jetzt beißt ihm doch die Kehle raus oder sonst irgendwas. Also das wird dann immer wieder ganz gern subversiv angedeutet, auch durch die Musik. Weil da wird es dann erstmal so eine spooky Musik, dann wird es kurz ein bisschen tragisch, dann geht es so ein bisschen ins Romantische zurück, und dann, aber dann fängt es wieder von vorne an. Also das spielt, also das sind so ganz dezente, subtile Sachen, die da wirklich schön die Zahnräder ineinander greifen. Es ist einfach gut gemacht. Also mit wenig viel angestellt. Und es ist ja, wenn du sagst, so vom Spooky zum Romantischen wechselnd, das ist ja der ganze Film, der fängt ja zuerst an, also es ist ja jetzt eine stinknormale Geistergeschichte am Anfang. Es wird Der Anfang ist heftig. Der Anfang ist heftig, ja. Da können wir dann gleich noch drüber reden. Mhm. Aber du hast so diesen Beginn, diese Rachegeister. Es wird dann so etabliert, wie von denen so der Tagesablauf ist, mehr oder weniger. Oder wie sie halt einen Samurai nach dem anderen in die Falle kriegen und dann die Falle zuschnappt. Ja, in die Falle im doppelten Sinne kriegen. Ja, es ist immer das Gleiche. Ins Haus führen, abfüllen, verführen, beißen, spielt denselben Song nochmal. Und die ganzen Samurai fallen drauf rein, weil die alle die gleichen sind. Bis auf einen, der erkennt sie vorher, der wird aber trotzdem weggesnackt. Der ist skeptischer, aber hat dir nicht geholfen. Und dann kommt eben hier Gintoki in die Gleichung, und auf einmal geht dann der Film ein bisschen von dieser Horrornote weg und wird dann mehr so diese romantische Tragödie. Genau. Und der Horror, der bleibt dann auch eine Zeit lang weg. Also es ist dann, der nimmt dann einen Backseat. Also hier geht es dann eindeutig um die Dynamik zwischen hier den Geisterdamen und den Samurai und dem Samurai-Chef. Und du weißt halt schon, das kann kein gutes Ende nehmen, egal was passiert. Und dann läuft es auf die griechische Tragödie, wie du das immer so schön sagst, hinaus. Und das, finde ich, unterscheidet den von vielen anderen Geisterfilmen oder Horrorfilmen in die Richtung. Denn der traut sich eben, mehr mit seinen Charakteren zu erzählen. Wobei die Charaktere jetzt auch nicht wirklich deep sind. Aber es ist eben die Situation, die in keinerlei Richtung ein gutes Ende offen lässt. Und es bleibt halt dann trotzdem spannend, weil alle Motivationen sind sehr stark im Film. Und wer gibt wo nach oder wer nimmt wo welche Richtung ein, das ist dann trotzdem irgendwie fesselnd. Auf jeden Fall. Nur weil du das gerade mit der Tragödie gesagt hast, ich habe da tatsächlich dann mittendrin eine Notiz gehabt. Ich habe hier wirklich aufgeschrieben, die Mädels weinen, das riecht nach Tragödie. Lecker. Das hört sich ein bisschen creepy von deiner Seite auf. Ja, wahrscheinlich. Aber ich mag das einfach im Film, wenn der sich das dann auch wirklich mal traut, weil es bricht so ein bisschen aus den üblichen Schemata aus, und genau deswegen bleibt er so ein bisschen schwer zu antizipieren, was passiert jetzt wirklich. Du bist dir da wirklich nicht sicher, okay, beißen die dem jetzt doch die Kehle durch, oder die Mutter ist da trotzdem reservierte, die sagt, naja, ist trotzdem Samurai, aber weißt schon. Also, wirklich, wie du sagst, das macht der Film da schön. Es ist eine minimalistische Story im Grunde, aber irgendwie hat er dann trotzdem mehr Substanz. Ja, mehr Substanz, das ist das richtige Wort. Und er erlaubt sich dann eben auch, diese Story dann eben schön zu erzählen, und du merkst halt, dass mehr dahinter ist, als einfach nur ein bisschen hier Schreck hier, ein bisschen Gore da, ein bisschen Überraschung oder so, ein paar Tote, um den Bodycount hochzutreiben, sondern es ist with intent. Und also, wie du auch sagst, minimalistisch, weil jetzt nicht zu viel wieder, wir haben gesagt, das sprechen wir eh noch an, am Anfang, die ersten 10 Minuten des Films kommen aus, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird. Ohne ein einziges Wort, und es ist einfach alles genau klar, was da abgeht. Du hast hier komplett die Vorgeschichte erzählt, was wichtig ist, was da jetzt diesen beiden Damen passiert ist, wie das abgelaufen ist, wie grausam das ist. Du hast aber kein einziges Wort benutzt, und das ist ja auch wieder so der Spruch, den du öfter sagst, erzähl's nicht, zeig's. Show, don't tell, so das ist so die Filmemacher-Regel. Und er ist ein bisschen totgeritten durch so YouTube- und Podcast-Reviewer wie du und ich. Aber es ist halt trotzdem irgendwo so eine Richtlinie, die nicht verkehrt ist. Auf jeden Fall. Auch wenn es von uns zu Tode geritten ist. Das ist ein alpha-typisches Beispiel. Das kannst du da einfach wirklich zeigen. Das macht's, das treibt es auf die Spitze, aber auch in Perfektion. Um da nochmal kurz eine Querreferenz zu Unibaba zu machen. Der hat auch die ersten, glaube ich, 10 Minuten oder so null Dialoge. Also hat er in der Hinsicht sehr ähnlich, dass da auch so die ersten Themen des Films etabliert werden, ohne dass es erzählt wird, sondern eben visuell erzählt wird. Vom Anfang jetzt dann gleich mal zum Ende, so ein kleines Ding, das ich mir jetzt hier noch auf die Seite gelegt habe. Am Ende wird ja dann doch etwas mehr gequasselt. Ja. Es wird dann auch vor allem gerne viel geschrien. Und ich finde, es gibt einfach wenige Sprachen oder dann auch wirklich Filmkulturen, in denen schöner geschrien wird als im Japanischen. Wir haben das auch immer mit Ikea vs. Ultra, die Schreibbarkeit eines Namens kann da gute Indikation sein. Gibt es eine bessere Sprache, um Sachen nach seiner Mutter zu schreien, als Japanisch? Ja, und vor allem, wie heißt Mutter auf... War das Okasama? Ich weiß... Lass uns das googeln. Dr. Google. Mutter, japanische Übersetzung. Das ist die falsche. Okasan. Okasa. Okasa. San, also... Okasa. Okasan, genau. Genau. Ich glaube... Tossa war Vater, glaube ich. Ja. Das ist nur als Neon Genesis Evangelion hängen geblieben. Da Shinji immer mit Gendo redet. Tossa. und dieses inbrünstige Okasan von Gintoki da immer, es mag erschütternd. Also vor allem, als dann seine wilde Haarpracht dann wieder zum Vorschein kommt. Und er komplett in eine Rage versetzt und in einer verzweifelten Rage eigentlich, weil eigentlich will er das ja auch gar nicht einmal unbedingt, wie es aussieht, aber... Er hat trotzdem I will dieses, do as I must. Ja, und er hat trotzdem dieses destruktive Potenzial. Weil was ist er? Er ist ein Mann und er ist ein Samurai. Ja, aber da kommt noch wieder das Bestialische vom Anfang wieder zurück. Ja. Genau. Und da zweifelt man dann wieder so, weil am Ende... Bist du so ein bisschen hin und her gerissen? Man überlegt ja so, wer hat jetzt eigentlich recht? Sind jetzt unsere Rache-Katzner, sind die im Recht, die Samurai alle einen nach dem anderen umzunieten? Oder ist dann vielleicht so die Mama dann vielleicht trotzdem nachgeben? Und so am Ende denkst du dir dann so, ja, komm, du hast deine Rache gehabt an so vielen Leuten, lass ihn vielleicht mal gut sein, komm, dein Bub, der ist doch gar nicht so übel, der meint's doch eigentlich bloß gut. Und dann zum Schluss, wieder, wenn er dann so stürmisch wird und ihm die Haarpracht wieder in wilde Locken vom Kopf stürzt und der mit seinem Schwert rumfuchtelt, dann denkt man sich trotzdem, vielleicht ist der ja auch schon am Weg, der nächste Raito zu werden, der nächste Warlord. Er braucht bloß einfach noch ein paar Jahre. Ja, aber der spielt da mit den Motiven, also ist... Ach, wieder schön. Von den Motiven, ne? Wir sind da sowieso schon in den Themes drin. Ich glaube, das könnten wir einfach gleich in unser reguläres Segment, wer das eigentliche Monster des Films ist, mit einarbeiten. Ne? Wer ist das Monster des Films? Ich würde sagen, die Samurai sind hier sehr antagonistisch dargestellt. Weißt du, woanders sind es ehrbare Heldner manchmal mit so durch die rosige Brille gesehen, aber eigentlich, die Samurai hatten den Platz, den sie haben, weil sie sich das genommen haben, was sie wollten, von den Ärmeren und Schwächeren. Hm. Ich meine, das kann man ja auch in Europa schon vergleichen, so mit dem Rittertum, da ist natürlich auch irgendwo ein Kodex dahinter mit Ehrbarkeit und man soll ein braver Christ sein und dann auch dementsprechend ein guter Mensch und für das Volk handeln, aber... Ja, das ist schön, dass das vielleicht irgendwo geschrieben steht. Genau, oder dass es dann irgendwie so ritterliche Tugenden dann auch noch irgendwie propagiert werden. Aber im Prinzip kann man, also was ich mir dann gedacht habe, so als wahres Monster, das ist so der klassische War. War never changes. Oder natürlich hier Männer. Ah, die Männer. Toxic Masculinity, die sich dann hier... alles nehmen, ja, was wir wollen und so. Wobei dann aber auch wieder so das ein bisschen auch positiv kurzzeitig zumindest zwischendrin dargestellt wird. Dann so mit ja, der Romantik, wie gesagt, da gehört alles das dazu. Gintoki, der dann vielleicht so Hashtag not all Samurai. aber im Grunde geht es ja hier auch um so einen gewissen Klassenkampf. Mhm. Einerseits dass Frauen, vor allem damals in der japanischen Gesellschaft, hauptsächlich eben ruhig sein sollten und halt eben Sachen nur durch Andeutung, durch Suggestion kundgeben sollten. Halt, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, gesehen, aber nicht gehört werden. Mhm. Und würden dann teilweise wie Ware verschachert, also zumindest von solchen Warlords wie der Raito. Und im Gegenzug sind halt die Samurai dann... schroff oder auch die Männer, die durften schroff sein und sagen, was sie wollten und dann eben Kommandos geben. Und bei dem Samurai war das dann sogar noch erwartet und ist halt auf die Spitze getrieben worden. Die haben sich halt dann alles genommen, was sie haben wollten. Und in dem Film wird eben so diese Frustration aus den beiden Elementen kombiniert und eben diese Geisterrache-Geschichte verarbeitet. Und ich habe gelesen, der Shindo, der Regisseur, der stammt eben aus einer Bauernfamilie, also der hat selber am Feld gearbeitet und aus dem Grund sind seine Filme dann auch immer sehr mit dem, ich würde mal sagen, mit dem Fußvolk verbunden und weniger irgendwelchen großköpfigen Anführern oder Generälen und dergleichen. Das geht bei ihnen eben meistens um den kleinen Mann oder beziehungsweise die kleine Frau erst in dem Film und sind dann aus der Perspektive auch gedreht und erzählt. Und du hast hier Klassenkampf und Frauenfeindlichkeit und die sind hier die Monster des Films, was dann sich in den Samurais beziehungsweise dann im Raito personifiziert. Und letztendlich vielleicht auch so ein bisschen das Rachemotiv. Also ja, die Rache ist ja das, was dann letztendlich dann die Mädels doch so weit ins Verderben stürzt, dass selbst ihre Seele nicht mehr zu retten ist. Ja, weil wie... Du musst es ja auch so sehen, also A, gebe ich dir vollkommen recht, B, musst du das so sehen, die Mom hat ja geschworen, sich an allen Samurai zu rächen und die ganze Situation, diese ganze Unterdrückung, die findet ja so lange statt, solange es die Samurai gibt. Mhm. Von dem her, ihr Ziel, das gesteckte Ziel wäre dann eigentlich gewesen, dass dieser Konflikt dadurch zerstört wird, indem man den Unterdrücker komplett verräumt. Was natürlich sie mit ihrem Haus im Bambusheim wahrscheinlich nicht alleine schaffen wird. Und auch zu zweit wäre das ein recht hochgestecktes Ziel. Ja, und Rettung vom Volk durch Genozid ist halt auch immer so eine kleine... Ja, andererseits, was willst du machen? Willst du sagen, hey, bitte nicht mehr unterdrücken? Und dann sagen die, oh Mann, stimmt, hör mal auf, jetzt, ja, was du sagst. Sorry, war echt unfreundlich. Ja, dumme Situation, weißt du. Gut, dann kommen wir normalerweise so in Richtung Top und Flop. Top und Flop-Momente des Films, was hättest du denn gerne? Also wir haben, glaube ich, recht viel Gutes jetzt eigentlich erstmal größtenteils gesagt. Dann ich glaube fast ausschließlich. Ja, machen wir mal einen kleinen Flop. Und da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. mir fallen da eher gute Sachen ein, aber eine Sache, die mir wirklich ganz so gefallen hat. Also der Streifen hat eine Laufzeit von knapp 100 Minuten. Ich glaube, es war eine Stunde 41, 42, irgendwo so in dem Dreh. Also knapp eine so, Dreiviertelstunde. Ja, so in dem Dreh. Und ich muss ehrlich sagen, im letzten Drittel hätte man das teilweise ein bisschen abkürzen können. Also da hat sich einfach ein kleines Stück gezogen dann. Das, weißt du, warum ich lache? Weißt du, deins auch ist? Weil ich mir genauso aufgeschrieben habe. Okay, sehr gut. Dann etwas zu lang in der zweiten Hälfte, habe ich mir notiert. Und da vor allem, nachdem Shige dann nicht mehr war. Mhm. Also ab dem Zeitpunkt, finde ich, hat es so einen kleinen Dump gehabt. Also weil das war dann so ein bisschen das größte Event vom Film. Und das Drama zwischen Mutter und Sohn hätte man dann vielleicht ein bisschen abkürzen können, weil die vorher, also das zweite Drittel, blöd gesagt, das hat sich einfach sehr auf diese Beziehung zwischen Gintoki und Shige fokussiert. Konzentriert, ja. Und sie war da eigentlich so ein bisschen der Bystander, was ich auch ein bisschen komisch fand, weil ich würde mich schon wieder freuen, wenn ich die Mutti sehen würde. Weiß er nicht. Ja. Vielleicht war sie doch ein Schwiegertiger. Und dadurch hätte es dann einfach ein bisschen kürzer sein können. Also da, wenn jetzt so 3-4 Minuten weniger da gewesen wären, das Ogasan war immer sehr schön dramatisch, aber das vielleicht 1-2 Mal weniger und ein bisschen komprimierter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film irgendwie langweilig wäre oder so, aber da hast du sowas, wo ich sage, das hätte an der Stelle ein bisschen, da ist er ein bisschen auf der Stelle getreten. Ein bisschen zu lange. Also, aber das ist auch jetzt keine schwere Kritik, aber wie schon gesagt, habe ich genauso empfunden wie du, habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm. Ich habe noch nicht, wenn du nichts mehr hast, ich hätte noch eine zweite Kleinigkeit, also so eine richtige Kleinigkeit eigentlich. Es waren immer so die Andeutungen zu der katzenartigen Natur unserer Rachegeister. Viele sehr schöne Andeutungen, oft im Schauspiel oder mit Make-up gemacht, mehr suggeriert. Ähnlich wie bei Cat People, das ist auch so ein bisschen, die Filme ergänzen sich sehr gut, fällt mir so immer wieder auf, was die Filme auch angeht. Also alles schön und gut, aber ein Detail, das sie machen, eine Sache, die ich eher ulkig fand und von dem her nicht in diese spooky Atmosphäre passend, ist, dass die Haare der Shige mal so hin und her wie ein Katzenschwanz wackeln. Ja, ja. Und das ist auch nicht gruselig, das ist ulkig, das ist wie ein Gag, wenn du, meine Frau hat sich in eine Katze verwandelt, es ist ein 1980er von Disney produzierter Film gewesen. So ist irgendwas neben Freaky Friday. Ja. Irgendwie so in die Richtung wird das eher passen. Mhm. Und das habe ich einfach als Idee witzig umgesetzt, aber hier in dem Moment im Film dazu passen, eher nicht. Ja. Das nennt man Nitpicking im Englischen. Mhm. Und das war, was das ich rausgesucht habe, weil ich halt noch einen Flop-Moment gebraucht habe. Gut, dann kommen wir zu den Top-Momenten. Yes. Ich spreche jetzt absichtlich im Plural. Mhm. Ich habe einiges. Ich fand die Musik geil. Das Licht war der Wahnsinn. Und das Schauspiel der Mädels, habe ich schon angesprochen, war richtig geil. Einfach diese theatralischen Bewegungen, aber auch einfach, wie die gegangen sind. Also vielleicht auch dem engen Kleid jeweils geschuldet. Ja, das ist so ein Schönheitsideal auch gewesen. So mit dem kleinen Schrittner, die sie immer machen. Genau. Das ist fast so wirkt, als würden sie schweben, ja. War aber dann auch, hat dann wieder geholfen dann mit dem Katzenartigen und so weiter. Also das war einfach von dem her, die Mädels, das Schauspiel von den Mädels, finde ich, trägt da den Film auf jeden Fall, auch wenn Gintoki da nicht schlecht war oder so, aber dieses Surreale und dieses der komplette Charakter der Mädels, finde ich, trägt da unheimlich viel dazu bei, dass der Film dann so eerie und ein bisschen spooky ist. Aber ich muss trotzdem sagen, der Einstieg vom Film ist so der Top-Moment. Du hast ja dann gleich, wie gesagt, die ersten 10 Minuten wird kein einziges Wort gesagt. Du weißt absolut, was Phase ist und du kriegst ein ganz mulmiges Gefühl. Oh ja. In den ersten 10 Minuten. Es ist ja nicht nur Show, Don't Tell, sondern dass sie vergewaltigt werden. Das wird ja auch noch hauptsächlich angedeutet. Ja, aber es aber ist, du weißt, was passiert. Und es ist fast noch schlimmer. Ja, eben. Es ist, ach Gott, jetzt ist, da kommt auf Englisch, kommt es einfach wieder besser über Hard to Watch. Es ist unangenehm anzusehen. Mhm. Und du hast alles angedeutet, weißt ganz genau, durch Blicke, die ausgetauscht werden, durch dieses Geiern dieser Samurai, die ist gerade von 15 anderen Typen schon vergewaltigt worden und der geiert dahin und denkt sich, oh super. Ich bin als nächstes dran. Jetzt komme ich dann dran. Also einfach so die niedrigste Ebene, auf die irgendwie so eine menschliche Kreatur runterfallen kann, und das sollen die edlen Samurai sein. Ja. Also, das ist, also es setzt einfach da schon mal die Messlatte auf eine gewisse Stufe, und der Film muss das dann einfach nur halten, und das schafft er mit extrem subtilen Mitteln, und das ist, finde ich, die größte Qualität, und die wird in den ersten 10 Minuten einfach schon mal gleich wirklich in der Kapsel festgehalten, und das ist Chefskiss. Ich habe mir ein paar Sachen auch aufgeschrieben, wobei ich mich auch schwer getan habe, hier direkte, konkrete Top-Momente zu finden, denn ich finde, der Film hat generell ist generell einfach sehr gut gemacht, würde ich jetzt einmal sagen, und dann, da sticht weniges so explizit hervor. Ich habe mir trotzdem so aufgeschrieben, die erste Verführung, also das erste Mal so dieses Katz-und-Samurai-Spiel abgezogen wird. Das sind auch umschwenkt von der Verführung zu dem plötzlich extrem animalistischen Bissner, und wie durch einen Schnipper wird sie dann zum Katzenmonster, das den Samurai tötet. Ich habe es schön gefunden. Eigentlich jede Szene. Ich glaube, 2 oder 3 Szenen, in denen Gintoki reitet. Und es ist jedes Mal extrem geil inszeniert. Ja. Der treibt den Gaul bis zum Anschlag. Mit dieser riesigen Sonne im Hintergrund. Ja. Mega geil. Also da haben sich wahrscheinlich zig Anime-Openings oder eher Anime-Outro. Haben sich das dann auch geguckt vielleicht? Dann auch später, als er so aufbricht zum Töten und sowas. In der kompletten Dunkelheit. Gestriegelt. Also ist auch ein schöner Kontrast zueinander. Zuerst komplett ungestüm in der prallen Sonne und dann komplett schick in der Dunkelheit mit dem. Fetzen, da schaut ein Nippel raus, da sind bloß ein paar. Wie er ausgelacht wird und dann später. Aber, also den Gaul hat er schon ganz schön reingetrieben. Also armer Hamper. Und was ich mir auch noch notiert habe, ich finde es sehr schön, wie zum Schluss der Tod von Gintoki sich spiegelt mit dem Tod der beiden Damen am Anfang, dass er dann auch in dem verbrannten Haus liegt, und die einen sind vom Feuer und er ist dann praktisch vom Schnee, vom Eis überzogen. Also, weißt du, es ist ein schönes... Schöner Kontrast. Ein schöner Kontrast, und es ist eine schöne Schleife, die dann rumgebunden wird. So, hier hat das Drama begonnen und hier hört es dann wieder auf. Zumindest für unsere Protagonisten. Mir ist noch ein Flop-Moment eingefallen. Nein. Ja, doch, jetzt nitpicke ich mal noch. Der abgetrennte Kopf von diesem Superbarbaren sieht scheiße aus. Ich glaube, der sieht gar nicht so kacke aus. Das Problem ist, dass der, ich glaube, über 2 Minuten lang direkt in die Kamera gehalten wird und man hat genügend Zeit, sich jedes kleine Detail von dem Kopf anzusehen. Ja. So eine gewisse David gegen Goliath-Situation auch. Ja, ist auch schön, wie er dann währenddessen noch so von seiner Heldentat erzählt und die schön ein bisschen ausschmückt. Ja. Ja, wie schon gesagt, vielleicht ist er schon am Weg zum richtigen Samurai. Also der dann sein, wo dann der ehrbare Teil hauptsächlich in den Erzählungen liegt. Dann kommen wir wieder zur wertungslosen Wertung des Streifens mit unserem patentierten Daumenrating, wo wir unser persönliches Empfinden über den Film darlegen, nicht etwa eine qualitative Wertung abgeben wollen. Dazu nutzen wir unsere beiden Daumen. Die schlechteste Wertung in dem Fall sind 2 Daumen nach unten, wenn es uns einfach gar nicht gefallen hat. Einen Daumen nach unten ist immer noch ein Streifen, den wir uns wahrscheinlich nicht nochmal ansehen. Ein Daumen hoch, ein Daumen runter ist unsere Mittelwertung, wenn es so ist. Und einen Daumen hoch gibt es für einen spaßigen Streifen, für affengeile Streifen. 2 Daumen nach oben. Ich glaube, man hat von der Diskussion schon so zumindest die grobe Richtung rausgehört, bei denen, in die es bei uns beiden geht. Jetzt frage ich mich dann nur, wie viele Daumen sind es bei dir? Ich glaube, bei mir sind es 2 Daumen nach oben. Es ist ein sehr, sehr toller Film. Sehr toll gefilmt, sehr spooky gemacht. Bildsprache, Musik, Schauspiel. finde ich alles top-notch, dass der Film vielleicht so fünf Minütchen zu lang ist, ist dann keine große Kritik bei der Sache. Ich kann Kuroneko bloß weiterempfehlen. Der wurde in der Criterion Collection wurde die aufgenommen. Aus dem Grund ist der eben auch so im westlichen Markt so ein bisschen geläufiger. Onibaba, den findet man leichter, den würde ich auch empfehlen, aber wie schon gesagt, ich tendiere mehr, ich bin mehr der Kuroneko-Fan, weniger der Onibaba-Fan, was nicht heißen soll, dass Onibaba schlecht ist, aber das sind ja trotzdem zwei unterschiedliche, zwei stark unterschiedliche Filme, obwohl sie gleichzeitig sehr ähnlich sind. Wie heißt es so schön? Zwei Seiten derselben Münze. Und in der vorherigen Folge mit Cat People, ich finde, die beiden Filme ergänzen sich auch gut. Cat People, der funktioniert eher durch Suggestion und Kuroneko zeigt hier mehr, aber das auf die Art und Weise, dass es nicht plump wirkt. Und das ist das Tolle an dem Film. Ja, ja. Das, was vielleicht Cat People nicht zeigen konnte, weil sie kein Budget dafür hatten und dann eben drumherum spielen mussten und dadurch einen wahnsinnig tollen Film gemacht haben, hat eben Kuroneko, die haben das Zeug gezeigt, aber auf die Art und Weise, wie man es machen sollte. Beides tolle Filme. Da springe ich jetzt einfach mit hinten drauf. Von mir gibt es auch beide Daumen nach oben. Wenn man so ein bisschen auf so japanisches Kino generell steht, wenn man da jetzt kein Problem damit hat, wenn dann hier so ein bisschen skurrile oder fast, ja, also skurril, was haben wir gesagt? Das fällt mir das Wort wieder nicht. Surreal? Surreale, danke. Skurrile oder surreale Sachen dabei sind. Wenn man dann auch so, wenn es einem nichts ausmacht, dass dann so ein bisschen japanisches Theater dabei ist, dann ist das absoluter Film für einen. Ich finde das, die ganzen Sachen finde ich affengeil. Dementsprechend fand ich den Film spitzenmäßig. Ich hatte da unheimlich viel Spaß. Allein schon an der Bildsprache, an der Musik, an dem, dass sie endlich mal die Fresse gehalten haben. an den ganzen Verlauf einfach von der Geschichte hatte ich unheimlichen Spaß. Ich fand das, jetzt bringt man dann dummerweise doch die Qualität wieder rein. Die von mir gefühlte Qualität war da einfach unheimlich hoch. Also ich habe einfach bei dem Film den Eindruck gehabt, dass jede einzelne Szene, die gedreht worden ist, genau mit der Intention gemacht worden ist, dass das genau so ausschauen soll. Mhm. Genau, egal wie das Licht fällt, egal wie dann die Musik dabei ist, egal wie das geschauspielert war, das ist wirklich einfach im Gesamtpaket ein Film, wo ich mir denke, der Regisseur hat es genau so gewollt und es fühlt sich alles beabsichtigt an. Mhm. Und das Gesamtprodukt war dann für mich einfach ein Film, mit dem ich unheimlich viel Spaß hatte. Dito. So, das wäre dann unsere Review zu Kuroneko von 68. Ein Film für den Monat haben wir noch im Köcher. Und wir werden in der nächsten Folge den Metamorphoba abschließen mit einem Film, der nicht in Schwarz-Weiß ist. Keineswegs in Schwarz-Weiß. Und der auch nicht mit Katzen zu tun hat. Ich hätte eigentlich gleich einen Katzenmonat draus machen können. Ja, nein. Wir machen mit Frauen, die sich... Hätte man Catwoman machen müssen. Ja. Mit Halle Berry. Gott, ich liebe den Film. Ja, bei den Filmen, die du immer liebst, so weißt du, so The Rain of Fire, Catwoman, Man weiß Helsing. Einfach, wann ich aufgewachsen bin und immer Filme angeguckt habe. Es ist so genau diese Ära, so 2000 bis so 2006. Ja. Der edle Trash der 2000er, damit kannst du den Philipp haben. Oh ja, da bin ich voll dabei. Ja, Catwoman habe ich tatsächlich noch nicht angeguckt. Oh, super. Hey, also ich weiß... Also ich hab damals schon bemerkt, dass das absoluter Schrott ist. Also, aber super. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals in der Berufsschule, als der Film angelaufen ist, und wir hatten einen Umschüler bei uns in der Klasse. Also wir waren hauptsächlich, also ich war so mit so 16, 17, wo ich da drin geguckt. Wir haben so ein paar Leute gehabt, die so bis 20 waren, und wir hatten einen Umschüler, der war 30. Und das war der Typ, der in Catwoman gegangen ist. Die Frage, so warum, weil jeder hat gewusst, dass der Film absolut, ich sag mal, cineastischen Standards nicht entsprochen hat. Nicht entsprochen hat, generell unbeliebt war. Und ich habe gesagt so, ja, Alter, aber Halle Berry ist doch mega heiß. Und ich habe gedacht so, also du weißt schon, ja. Dann schaue ich lieber nochmal Passwort Swordfish an. Mit Hugh Jackman. Da ist und John Travolta. Oh. Und Halle Berry's Titten. Den Film, den kenne ich auch bloß, weil der Michael Mittermeier den Gag gebracht hat. Ich habe den Film tatsächlich kurz bevor ich dann das Programm von Mittermeier angeschaut habe, habe ich den Film angesehen zum ersten Mal. Dachte mir, ich check mit. Ich fühle mich gesehen. ja, über was reden wir? Wir reden nicht über Halle Berry. Das haben wir jetzt schon genügend gemacht. Ja, nicht über Catwoman. Wir reden über den Film Der Biss der Schlangenfrau oder wie im Original heißt The Lair of the White Worm von 1988. Und da werden wir auch wieder Gäste am Start haben. Freut euch also darauf. Und die Zeit könnt ihr natürlich überbrücken bis dahin, indem ihr uns erst einmal eine gute Review auf der Podcast-Plattform gibt, auf die ihr uns anhört. Also das ist das nicht zu viel verlangt? Ist es zu viel verlangt? 5 Sterne? Komm, ihr gönnt das, ihr macht das. Seid gut drauf, ein Kommentar drunter ist auch schön. Und wenn ihr einen Aufhänger braucht, um einen Kommentar zu schreiben, den haben wir auch. Der ist nämlich unsere Community-Frage. Und die wäre diesmal, Philipp, hast du da was am Start? Also ich habe mir zwei überlegt, aber am Ende bleibt es die, die mit meinem Top-Moment am besten verbunden ist vom heutigen Streifen. Ich fand es sehr schön, dass einfach wenig gesprochen wurde. Mhm. Da ist die Frage, was ist so ein Film, dem so 10 Minuten Ruhe einfach mal richtig gut tun würden? Vielleicht auch sogar ein guter Film, wo ihr denkt, naja, halt einfach die Klappe, wieder das gute alte Show Don't Tell. Halt die Pappen und zeig's mir. Oder einfach bloß, wenn ihr euch denkt, oh Gott, die 10 Minuten sind einfach sowas von nicht zu ertragen. Ich könnte einfach mal wirklich einfach ruhig sein. Dann wäre der Film einfach schöner. Ja, dadurch, dass du das im Voraus schon gesagt hast, habe ich so ein bisschen Zeit gehabt zum Überlegen, bei welchen Filmen das ist. Und ich bin ja so, was so Cineasten angeht, steche ich ja ein bisschen negativ hervor, denn ich finde seine Filme zwar ganz okay, aber ich habe bei fast allen seiner Filme genau dieses Problem, das du ansprichst. Ja. Und das ist Christopher Nolan. Okay. Kann der einfach mal bei seinem Hallo, ich tauche bei anderen Leuten in die Träume ein, Film vielleicht das ein bisschen harmonischer in den Film einbauen und nicht, dass sie da auf einer Straße rumlaufen und 5 Minuten lang labern und sich dann halt die Straße biegt. Es würde reichen, wenn sich die Straße biegt. Das würde das schon sehr gut erklären. Wie schon gesagt, Nightmare on Elm Street oder sowas, der kann ja das auch machen. Oder ich habe vor kurzem, wie hieß der Film Daniel Craig aus den 80ern. Der geht auch in die Richtung wie Inception, dass er vor anderen Leuten in die Träume reingeht. Und das hat das Gleiche, bloß eben schön poppig und knackig erzählt und dauert keine 2,5 Stunden. Und da wird das halt einfach organisch erzählt. Oder der Tenet, bei dem auch ewig gelabert wird und erzählt wird, wie monumental es ist, dass das rückwärts abläuft. Es läuft rückwärts ab, wenn du durch die Tür durchgehst, die Zeit. Das ist nicht mordskomplex. Wir brauchen keine 20 Minuten Diskussion drüber. Ich motze ein bisschen. Wie schon gesagt, generell Christopher Nolan Filme macht sehr gute Filme, sehr gute Filmemacher. Wäre vielleicht gut, wenn neben ihn einer hocken würde, der sagt, Nolan, wir können diese Dialoge auch streichen. Du kannst das besser visuell erzählen. Ich glaube an dich. Ich hab jetzt einen Funny Pack, weil ich mag den Film unheimlich. Und ich finde es ehrlich gesagt sogar cool, dass da mal wirklich so ein bisschen Exposition-Talk ist, weil an dem, wie es gemacht wird. Aber ich finde es einfach interessant zu sehen, wie die es ohne Gelaber machen würden. Okay. Dune. Jetzt nicht den neuen. Ich wollte gerade fragen, die 84er-Version. Den 84er-Version, wo man wunderschön dieses eingeblendete Gesicht im Sternenhimmel von der Prinzessin hat, die dann so sagt, Dune. Also, Arrakis und alles. Arrakis, ja. Und dann wurde Desert Planet. Vom Spice erzählt. Ich fände das einfach richtig witzig, wenn dann irgendwelche Fremen oder wenn dann die bösen Harkonnen. Die Harkonnen oder so, wenn der sich da einfach eine fette Spice-Line zieht und dann eine voll mal schön die Nase zieht oder keine Ahnung was. Also, wenn dann so das einfach ein bisschen darstellen würden, das fände ich einfach mal interessant. Ja, ich meine, das ist ja schon immer eigentlich die Herausforderung bei jeder Romanverfilmung, denn ein Roman ist halt eben Tell, don't show, weil Show geht nicht. Ja. Und wenn dann hast du halt einfach eine absolute Mammutaufgabe. Da hast du dann, musst du so viel, du musst die Welt bauen. Also anderes Beispiel ist dann der Herr der Ringe. Also die schaffen es am Anfang zumindest so semi. Dann muss er aber auch so, er schreibt gerade das Buch. In a hole, there lives a hobbit. Und im dritten Teil vor allem, dann muss er dann nochmal die Galadriel, die komplette Exposition aufziehen mit 9 rings went to men. Also the world is changing. Oh, ich lieb's. Aber ja, bei Dune fände ich echt mal interessant, wie sie das anstellen wollen würden. Das fände ich naja, cool. Ich meine, viel von dem hat ja jetzt schon die Neuverfilmung gemacht. Da ist ja deutlich weniger Expositioner. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, ich bin halt, bei Dune bin ich halt so Fan von der Lore. Und da ist jetzt dann so jedes bisschen Lore, wo es dann in der Neuverfilmung fehlt, wo er dann in der ersten Verfilmung drin war, für mich ein Argument für die erste Verfilmung. Und ich sag so, das gibt so coole, lauter tolle, coole Ideen, die da drin sind. Ich würde es aber trotzdem im Stil von Feder. Das liebe ich ja auch unheimlich. Und wenn ich das in dem Stil, also das fände ich einfach eine coole Sache. Das wäre dann wahrscheinlich trotzdem die Jodorowsky-Verfilmung gewesen. So. Damit hätten wir es dann, ja? Damit hätten wir das. Wenn ihr die Frage beantworten wollt, wie schon gesagt, Spotify hat so einen Kommentar-Tab, da könnt ihr das reintippen, was ihr so meint, bei welchem Film. Welchen Film es gut tun würde, wenn er einfach mal für 10 Minuten lang die Klappe gehalten werden würde. Ihr könnt es aber auch auf unseren Social-Media-Auftritten machen. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Da ist ein Linktree, da ist alles verlinkt. Das macht so ein Linktree. Und mit dem seid ihr entlassener in die Nacht. Ihr könnt zurück in euren Bambushain gehen und dort auf Samurai warten und die dann vernaschen. Geil. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Totgeritten durch so YouTube und Podcast. YouTube und Podcast Reviewer wie du und ich, aber es ist halt trotzdem irgendwo so eine gewisse Richtlinie, die nicht verkehrt ist. Auf jeden Fall. Wirst du bei dir an die Tür gehen? Nee. Okay. Ich erwarte niemanden.